Hallo, ja. Ah, Corinne. Gerade wollte ich dich anrufen. Mir ist etwas in die Quere gekommen. Ja, ich muss beim Theater vorbeigehen. Was? Nein, nein, kann ich nicht. Na gut, ja. Es läutet an der Tür. Bleibst du zu Hause? Ich rufe dich in einer knappen Viertelstunde wieder an, ja? Bis gleich, ja. Guten Abend, Treulose. Solange. Ich denke, du bist im Süden. Lügner. Ich bin seit 2 Wochen zurück und du hast es gewusst. Die Wochen vergehen so schnell. Was führt dich zu mir? Nichts, ich kam vorbei, ich habe Licht gesehen. Du bist allein? Bietest du mir einen Scotch an? Zwei, wenn du willst. Wie geht's dir denn? Oh, so einigermaßen. Was macht die Liebe? Etwas kompliziert. Und dein Stück? Sie spielen immer noch bei ausverkauftem Haus. Es ist geplant, das Stück am Broadway herauszubringen und einen Film daraus zu machen. Ich fahre im nächsten Monat nach New York. Bravo, aber Vorsicht! Du riskierst Kopf und Kragen dabei. Sollte mich wundern, so schlau wie die bin ich schon lange. Man sagt das so. Und dann lässt man sich reinlegen wie alle anderen. Naja, das geht ja nur dich etwas an im Augenblick. Du sollst ja nur noch mit deinem zauberhaften Star zu sehen sein. Wenn man schon ausgeht, da kann man es auch in angenehmer Gesellschaft tun. Amüsiert dich das, Tupari? Das ist tageweise verschieden. Vorher kannte man mich nicht, jetzt lächelt man mir freundlich zu. Letzten Endes ist da kein so großer Unterschied. Und die Frauen? Was, die Frauen? Erfolg. Sowas zahlt sich aus, nicht? Ich möchte ihm aber nicht die Gunst der Frauen verdanken. Dazu ist es noch zu früh. Ich verstehe. Reich, berühmt und geliebt um seiner selbst willen, was? Sollte das nicht ein wenig zu viel verlangt sein? Ich sprach von Gunst. Ich habe nicht das Bedürfnis, geliebt zu werden. Weißt du, woran du mich erinnerst? An Leute, die Einladungen ablehnen, um sie nicht erwidern zu müssen. Ein Egoist und ein Geizhals, mein Lieber. Genau das bist du. Denkst du so? Nicht wirklich, nein. Aber du bist trotzdem ein komischer Kauz. Was macht eigentlich deine Madeleine? Aus. Nein. Seit 8 Tagen. Nein, wahrhaftig. Das hat ja nicht lange gedauert. Was meinst du damit? Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer gedacht, du würdest sie verlassen, wenn du eines Tages das Große losziehst. Sie war zu zart, sie liebte dich zu sehr. Praktisch für die mageren Jahre, danach aber lästig. Du vergisst, dass sie verheiratet ist. Etwas Wasser? Viel. Danke, danke. Wie hat sie es aufgenommen? Schlecht. Ich schreibe ihr fast jeden Tag, um zu versuchen... Dass sie die bittere Pille schluckt. Ja, zum Wohl. Ich kann sie mir gut vorstellen, deine Briefe. Weißt du, wir haben eine schöne Zeit zusammen gehabt. Lass uns nichts bedauern. Lass uns versuchen, gute Freunde zu sein. Du bist doch der Beweis, dass sowas möglich ist, nicht? Trotzdem, ich werde nie dein Gesicht vergessen, als ich eines Tages von Scheidung zu dir sprach. Im selben Augenblick wurdest du der Verbündete meines Mannes. Man baut nicht auf Ruinen auf. Hast du gesagt. Bedauerst du es? Jetzt nicht. Ich habe ja meinen Sohn und er ist wundervoll. 5 Jahre schon, stell dir vor. Und dein Mann? Immer mehr von seinen Geschäften und Freundinnen mit Beschlag belegt. Der übliche Trott eben. Ich warte, bis du dir ein Haus in der Sonne eingerichtet hast und hoffe, du wirst Zimmer für deine Freunde haben. Lach nicht, ich denke ernsthaft daran. Beeil dich nicht zu sehr. Schreibe erst noch ein paar Stücke. Bist du wohl noch ein bisschen zu jung, um von Pastis und Pool zu leben? Eben nicht. Ich habe die Absicht. Ja, da haben wir die Bescherung. Was ist denn nun wieder? Erwartest du jemanden? Nein, nein, entschuldige. Ich sehe nur nach. Monsieur. Guten Abend, Monsieur. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie störe. Ja. Ich bin Georges Allard, der Mann von Madeleine. Sie wünschen. Sie zu sprechen. Ja, es tut mir leid, das trifft sich schlecht. Ich bin nicht allein. Ach. Rufen Sie mich an, dann verabreden wir uns. Nein. Wie nein? Ich sage Ihnen doch... Meine Frau ist im Krankenhaus. Sie hat Selbstmord begehen wollen. Was sagen Sie da? Ich habe sie um 6 Uhr gefunden. Als ich von meiner Arbeit nach Hause kam, wenn ich nicht auf eine Besorgung, die ich machen sollte, verzichtet hätte, wäre ich wahrscheinlich zu spät gekommen. Ja, aber Ist sie gerettet? Die Ärzte weigern sich, Genaueres zu sagen. Sie ist noch im Koma. Hören Sie, ich komme Sie herein. Gedulden Sie sich bitte einen Augenblick, damit ich erst meine Besucherin fortschicken kann. Es tut mir schrecklich leid, aber... Nichts weiter, eine Freundin, die einmal vorbeischaut. Gehen Sie dort hinein. Nehmen Sie Platz. Es dauert nur eine Minute. Oh, lassen Sie sich nicht zeitig. Es kommt mir nicht auf 5 Minuten an. Gut, ja. Also, das ist doch... Wer ist es denn? Madeleines Mann. Was? Sie liegt im Krankenhaus. Sie hat einen Selbstmordversuch gemacht. Auf welche Art? Weiß ich nicht, ich habe ihn nicht gefragt. Ist es ernst? Oh, scheint so, ja. Sie ist im Koma. Und er? Was will er? Mich sprechen. Ich habe ihn noch nie mal angeführt. Was ist das für ein Mann? Ach, ein netter, bescheidener, kleiner Mann. Mit so einem Ausdruck, als wolle er sich dauernd entschuldigen. Und er hat dir nicht gesagt, was er für einen Wunsch hat? Nein, ich habe den Eindruck erst völlig benommen. Mein armer Mark. Es ist nicht der richtige Augenblick, über dich herzufallen, aber das musste ja so kommen. Briefe und schöne Redensarten, das genügt nicht immer. Ja, ja, schon gut, lass mich. Ja? Du kannst mich ein andermal beschimpfen. Soll ich in der Nähe bleiben? Soll ich später wiederkommen? Nein, danke, nett von dir. Ich werde dich morgen anrufen. Ja, rufe an, wann du magst. Und wenn es mitten in der Nacht ist. Jacques wird nie etwas dagegen haben. Ja, gut. Auf bald, Mark. Ich hoffe, dass du mit heiler Haut davon kommst. Ja, das hoffe ich auch. Ich sehe dich bald. Monsieur Alain, bitte. Ja? Kommen Sie bitte. Wir haben es nebenan bequemer. Ach ja. Verzeihung. Dort hinein, ja. Bitte gehen Sie vor. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Sie haben mir noch nicht gesagt, wie Ihre Frau... Sie hat sich vergiftet. Womit? Ist das wichtig? Was zählt, ist zu wissen, ob sie am Leben bleiben wird. Sie hat Barbiturate genommen. Verschiedene Herkunft, glaube ich. Was haben Ihnen die Ärzte eigentlich genau gesagt? Dass sie unbedingt aus dem Koma gerissen werden muss. Wenn das nicht in 1 oder 2 Stunden gelingt, sagen sie, dass sie nichts mehr ausrichten können. Ja. Warum sind Sie zu mir gekommen, Monsieur Allard? Sie haben mich abgeschoben im Krankenhaus. Oh, sehr höflich, muss ich sagen. Nur weil ich immer zu im Kreis herumlief und Ihnen Fragen stellte, bin ich Ihnen schließlich auf die Nerven gegangen. Sie haben mir gesagt, Sie würden mich anrufen und haben mich um eine Telefonnummer gebeten. Da habe ich Ihre angegeben. So war's. Und wenn ich nicht da gewesen wäre? Wäre ich wieder hingegangen. Ach ja. Wissen Sie schon lange von meiner Existenz? 2 Jahre. 2 Jahre? Fast von Anfang an. Mit einem Mal war meine Frau nervös geworden, verkrampft, sogar feindselig, und sie blieb so eine gewisse Zeit lang. Ich bin ihr nachgegangen. Ich habe erfahren, wer sie sind. Ich habe mich erkundigt. Erkundigt? Ja. Was ich erfahren habe, hat mich zunächst beruhigt. Offensichtlich waren sie nicht der Mann, sie mir endgültig vorzunehmen. Leider, sie war zu überspannt. Sie bedeuteten ihr zu viel. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer gefürchtet, dass es schlecht ausgehen würde. Ihre Frau liebt Sie sehr. Sie hätte Sie niemals verlassen. Sie glaubt sich zu Dank verpflichtet, ich weiß. Dabei bin ich auf eine gewisse Art wahrscheinlich an allem mehr schuld als Sie, Monsieur Royer. Wie kommen Sie darauf? Nicht nur, dass ich 38 Jahre war und sie 25, als sie heiratete. Sie war auch viel zu schön für mich. Mich zufrieden geben sollen, ihr Freund zu sein, ihr zu helfen, sie zu beschützen. Wie lange ist das her? 5 Jahre schon. Sie war unglücklich. Sie war am Ende. Ich bin nur ein kleiner Beamter. Ich hatte nur meine Zärtlichkeit zu bieten und ein bisschen Sicherheit. Aber das war viel für sie. Zumindest damals. Unsere Welt geht nicht sanft um mit alleinstehenden Frauen. Für alle, die beim Start nichts besitzen, ist es eine Frage des Glücks. Ja. Eines Abends in der vorigen Woche, als ich vom Dienst nach Hause kam, habe ich sie mit roten Augen angetroffen. Und ein wenig später, als sie glaubte, ich sei eingeschlafen, fing sie an zu weinen. Ich habe gezögert, lange. Dann habe ich gedacht, es wäre am besten, mit ihr zu reden. Ihr dabei zu helfen, sich auszusprechen. Schließlich hat sie mir ihr Verhältnis zu ihnen gestanden. Sie hat mir alles erzählt, was ich schon wusste. Dann hat sie mir gesagt, es wäre zu Ende. Sie hätten Schluss gemacht. Es wäre schwer für sie, aber es ginge vorüber. Gestern Abend noch schien es ihr besser zu gehen. Schien sie darüber wegzukommen, wie man sagt. Und heute Morgen? Haben Sie nichts gemerkt? Hat sie Ihnen nichts gesagt? Morgens lasse ich sie schlafen und mittags esse ich in der Kantine des Ministeriums. Ich sehe sie nur abends, wenn ich nach Hause komme. Sie lag auf ihrem Bett, völlig angezogen. Auf einem Block hatte sie quer über das Blatt in großen Buchstaben geschrieben: Verzeih mir. Ja, möchten Sie etwas trinken, Monsieur Allard? Wie bitte? Ein kleiner Schnaps wird Ihnen gut tun. Ich weiß nicht. Cognac, Whisky? Irgendwas. Versuchen Sie, sich zu fassen. Seien Sie nicht pessimistisch. Heutzutage sind die Ärzte gegen Vergiftungen gründlich gewappnet, wissen Sie? Ja. In welches Krankenhaus haben Sie gebracht? Ins Marienhospital. Gut. Ich werde mal telefonieren. Oh, nein. Sie haben mir versprochen, selbst anzurufen. Wir dürfen Sie nicht stören. Ja, wie Sie wollen. Aber wenn in einer Viertelstunde kein Anruf kommt, fahre ich Sie hin. Also los, trinken Sie. Das wird Ihnen gut tun. Oh, der ist stark. Ja, das muss sein. Trinken Sie noch einen Zug. So, und jetzt noch einen zum langsam trinken. Oh nein, ich bitte Sie. Die Hälfte, ja? So. So ist es richtig? Ich bin nicht daran gewöhnt, wissen Sie. Ich trinke nie. Das ist Cognac, nicht wahr? Nein, Whisky. Ach, ich dachte, den trinkt man mit Wasser. Man kann ihn auch pur trinken, Sie sehen ja. Ja. Ja. Zigarette? Nein, danke, ich rauche nicht. Es ist sehr hübsch bei Ihnen. Sehr anheimelnd. Wenn man zu Hause arbeitet, braucht man einen angenehmen Rahmen, das ist wichtig. Ja, sicherlich. Sie haben gerade einen sehr großen Erfolg gehabt, nicht wahr? Mein Stück geht gut, ja? Wir gehen kaum ins Theater, Madeleine und ich. Gelegentlich in die Comédie Française. Ich mag Dekorationen, Kostüme. Ja. Sie sind nie verheiratet gewesen, glaube ich. Nein, nie. Die Frauen anderer sind Ihnen lieber. Wie bitte? Das ist bequemer, natürlich. Nein, Hören Sie, ehrlich gesagt. Oh, ich wollte Sie nicht verletzen, müssen Sie wissen, ich... Es war mir Neugierde. Neugierde? Wir sind so grundverschieden, Sie und ich. Eine Frau anzusprechen, sie zu seiner Geliebten machen, sie zu verlassen, das sind Dinge, die kann ich mir nicht vorstellen. Aber vor Madeleine, bevor Sie geheiratet haben? Ich habe immer bei meinen Eltern gelebt, in dem Haus, in dem ich geboren bin. Sie sind gemeinsam gestorben bei einem Autounfall. 2 Jahre, bevor ich Madeleine begegnet bin. Wie haben Sie sie kennengelernt? Ich saß auf einer Bank, sie weinte. Ich frage mich heute noch, wie ich es wagen konnte, sie anzusprechen, aber schließlich habe ich sie in ein Restaurant geführt und habe sie ausgefragt. 2 Wochen vorher war ein junger Mann, den sie liebte, ein junger Soldat, ums Leben gekommen. Und am gleichen Tag hatte sie dazu noch gerade ihre Stellung verloren. Immer ein Pechvogel. Ich wusste nichts von all dem, sie. Sie hat nie viel von ihrer Vergangenheit gesprochen. Und Sie haben sie nicht danach gefragt? Sie haben es nie herausbekommen? Ja und nein. Ich war mir schon klar, dass sie nie sehr glücklich gewesen ist. Aber... Warum haben Sie sie so brutal verlassen? Ich habe sie doch nicht brutal verlassen. Übrigens wusste sie sehr gut, dass... Dass Sie sie nicht liebten. Ach, hören Sie auf, lassen wir das, ja? Ich werde das Krankenhaus anrufen. Es wird besser sein, als wenn... Ach, wollen Sie abnehmen? Nein, nein, Sie bitte. Gut. Hallo? Ach, du bist es. Ja, entschuldige. Aber nein, nein, nein. Hör zu, Corinne, lass mich aus. Bitte! Ich bin mit einem Freund zusammen, dessen Frau krank ist. Ich muss ihn ins Krankenhaus begleiten. Na gut, tut mir leid, aber es ist so. Was? Also gut, gut, sehr schön. Ja, wie du willst. Genau. Entschuldigen Sie. Macht nichts. Macht nichts. Wir werden meinen Wagen nehmen und ins Krankenhaus sausen. Das ist unerträglich, dieses Warten. Gedulden Sie sich noch etwas. Ich bin erst 10 Minuten hier, wissen Sie? Sind Sie sicher? Oh ja, sicher. Es war kaum 10 Uhr, als ich kam. Das beweist, dass der alte Einstein recht hatte. Zeit ist entschieden etwas sehr Relatives. Zigarette? Nein, danke, ich. Ja, ja, ich vergaß. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Kommt darauf an. Wenn es wieder um Ihre Frau geht, wäre es mir lieber nicht. Warum? Hören Sie, übertreiben Sie nicht etwas? Meinetwegen sind Sie ein einfaches Gemüt, vielleicht sogar ein bisschen naiv, aber trotzdem. Es geht nicht um Madeleine. Ich frage mich nur, ob Sie ein glücklicher Mensch sind. Glücklich? Ja. Dem Anschein nach haben Sie alles, gewiss, aber... Aber was? Ich weiß nicht. Mir scheint so ein unaufhörliches Suchen. So viele Frauen in einem Leben. Das kommt Ihnen ungeheuerlich vor. Nein, das ist es nicht. Ich dachte mehr an eine Art Leere. Sie gehen an dem Problem vorbei. Es mag wohl so aussehen, aber bei mir steht die Liebe nicht im Vordergrund. Ach. Für die Frauen, ja. Da kommt die Liebe fast immer an erster Stelle. Gerade das ist der ganze Unterschied und der Grund für ihre Enttäuschungen. Sie begreifen nicht, dass es Gewohnheit wird, dass man auch an etwas anderes denken kann. Bei mir ist es nie Gewohnheit geworden. Ich habe immer Angst gehabt. Angst? Madeleine zu verlieren, ja. Eines Abends nach Hause zu kommen und sie nicht mehr vorzufinden. Ich bewundere sie die ganze Zeit über, was sie auch tut. Ich betrachte sie und mir ist wohl zumute. Bevor sie da war, habe ich nicht gelebt. Sie sind ein entwaffnender Mann, Monsieur Allard. Wenn ich Sie gekannt hätte, als ich Ihrer Frau begegnet bin. Ich glaube, das verstehe ich, ja. Ein Ehemann, den man nicht kennt, das ist... Das muss etwa so sein, als existiere er nicht, nehme ich an. Etwa so, ja. Merkwürdig, dass Sie mir das sagen, wissen Sie. Vor einiger Zeit hätte ich Ihnen beinahe einen Besuch gemacht. Ich war in Sorge, ich wollte Sie warnen, Sie bitten, nichts übers Knie zu brechen. Warum haben Sie es nicht getan? Ich fürchtete, Sie würden mit Madeleine darüber sprechen und dass sie ungehalten würde. Schade, Sie hätten es tun sollen. Vielleicht ja. Wollen Sie wirklich nicht, dass wir dahin fahren? Noch nicht, nein. Und wenn sie wieder zu Bewusstsein kommt, wenn sie nach Ihnen verlangt? Mit Ihrem Wagen sind wir zu dieser Tageszeit in 5 Minuten dort. Ich gehe da nur wieder hin, um sie lebend zu sehen. Was meinen Sie damit? Wenn Madeleine stirbt, will ich sie nicht wiedersehen. Ich will eine Erinnerung behalten, die... Schweigen Sie. In 3 Tagen ist sie wieder auf den Beinen. Ich wünsche, dass Sie recht haben. Ebenso für Sie wie für Madeleine. Wie? Kommt es vor, Monsieur Royer, dass Sie an Ihren Tod denken? Das ist ein Gedanke, der mir ziemlich vertraut ist, ja. Warum diese Frage? Haben Sie die Absicht, mich umzubringen? Wenn Madeleine stirbt, ja. Hören Sie, ich gebe gern zu, die Lage ist ungewöhnlich. Aber Sie täten Unrecht, sie zu missbrauchen. Ich bin nicht... Bleiben Sie sitzen. Rühren Sie sich nicht. Ich bin kein sehr berühmter Schütze, aber auf diese Entfernung könnte ich Sie nicht verfehlen. Legen Sie den Revolver hin, Monsieur Allard. Nein. Versuchen Sie nicht, mich zu entwaffnen. Ich würde Ihnen keine Zeit dazu lassen. Wenn Sie ruhig bleiben, steht Ihre Chance 2-1. Tut mir leid, ich mache da nicht mit. Geben Sie mir jetzt die Waffe und... Setzen Sie sich wieder, ich bitte Sie. Beim nächsten Mal schieße ich nicht an ihm. Sie sind vollkommen verrückt, Allard. Nein. Ich werde vielleicht etwas Sinnloses tun. Aber verrückt bin ich nicht. Und die Nachbarn? Die Nachbarn? Wenn Sie den Schuss gehört haben und die Polizei benachrichtigen, was tun Sie dann? Wissen Sie, heutzutage beim Fernsehen und den Motorrädern, da müsste man schon ein Maschinengewehr haben. Sehr komisch. Darf ich rauchen? Alles, was Sie wollen, aber versuchen Sie nicht aufzustehen. Sie sind sehr viel stärker als ich. Ich kann kein Risiko eingehen. Bei dem geringsten Versuch schieße ich. Seien Sie beruhigt. Ich werde mich nicht rühren. Wenn Sie mich erschießen wollen, müssen Sie es kaltblütig tun. Und ich bezweifle, dass Sie dazu fähig sind. Wir werden ja sehen. Warum sind Sie gerade jetzt gekommen, Monsieur Allard? Jetzt? Sie sagen, dass Sie mich erschießen, wenn Ihre Frau stirbt. Gut. Und wenn sie durchkommt, was werden Sie dann tun? Dann gehe ich natürlich wieder. Ich gehe zurück ins Krankenhaus. Darum wiederhole ich meine Frage. Warum sind Sie gerade jetzt gekommen? Warum haben Sie nicht abgewartet? Weil die Ärzte mich fortgeschickt haben. Ich habe Sie nicht belogen. Erst in diesem Augenblick war mir der Gedanke gekommen. Ich verstehe nicht. Ich könnte Ihnen nicht sagen, warum, aber als man mich fragte, wo ich telefonisch zu erreichen wäre, ist plötzlich in mir das Gefühl wieder erwacht, das ich beim Anblick meiner leblosen Frau empfand. Das heißt? Eine rasende, eine mörderische Wut. Ich habe gewünscht, dass Sie neben mir stünden, um Sie auf der Stelle umzubringen. Eine begreifliche Reaktion, aber... Dieser Moment ist vorbei, Monsieur Allard. Er kommt wieder. Wie bitte? Wenn das Telefon läutet und man mir mitteilt, dass Madeleine tot ist. Ich weiß es, dass dann die gleiche Wut wieder über mich kommen wird. Und darum bin ich da, um diesen Moment zu nutzen. Das ist grotesk. Wenn ich sie nicht in diesem Augenblick umbringe, dann tue ich es nie. Bestimmt. Nur wird es mir mein ganzes Leben lang leid tun, es nicht getan zu haben. Und das Gefängnis? Dort werde ich meinen Frieden haben. Solange Sie leben, würde ich meine Zeit damit zubringen, Sie zu hassen. Sie würden sogar noch meine Erinnerungen vergiften. Meiner Ansicht nach machen Sie sich da einen komischen Film vor, Monsieur Allard. Was glauben Sie denn? Dass man Sie in eine hübsche, kleine Zelle sperren wird, wo Sie in aller Muße träumen können? Das Einzige, was mir unerträglich wäre, ist, Sie am Leben zu wissen und mir vorzustellen, Sie könnten mit anderen Madeleines glücklich sein, als ob nichts geschehen wäre. Verglichen damit ist alles Übrige nichts. Also gut, einverstanden. Nur rühren Sie sich nicht. Und sehen Sie sich vor, ich bitte Sie, Sie warten nur auf eine Gelegenheit, um über mich herzufallen. Ja, Sie haben recht. Es wäre sinnlos. Und vielleicht noch fataler für Sie als für mich. Wie meinen Sie das? Nehmen Sie an, ich würde versuchen, Sie zu entwaffnen. Sie schießen, ich bin tot. Und bald danach erfahren Sie, dass Ihre Frau gerettet ist. Darum bitte ich sehr inständig, ruhig zu bleiben. Das wäre mehr als töricht, ganz richtig. Sie sind unglaublich, wissen Sie? Ich frage mich, ob Sie sich darüber klar sind. Über was denn? Sie richten Ihr Spielzeug da auf mich. Sie verlangen von mir, ruhig abzuwarten, bis das Telefon läutet und Sie mich gegebenenfalls in aller Ruhe erschießen können. Beinahe wäre es komisch. Na gut, lachen Sie. Sie werden nicht schießen. Sie glauben es vielleicht, aber Sie werden nicht schießen. Das ist weniger leicht, als Sie denken. Hindert nicht daran, dass Sie Angst haben. Weil so ein Revolver immerhin einen gewissen Eindruck macht, stellen Sie sich vor. Und weil ich mich von Ihrer scheinbaren Ruhe nicht einlullen lasse. Bitte werden Sie nicht nervös, sonst stellen Sie etwas an. Und wenn Sie ruhig bleiben, werde ich... Sie vergrößern Ihre Chancen, bestimmt. Und wie? Ich weiß nicht, ich... Vielleicht haben Sie übrigens recht. Selbst wenn man mir Madeleines Tod mitteilt, muss ja meine Reaktion nicht notwendigerweise so sein, wie ich erwarte. Es ist ja möglich, dass mir der Revolver aus der Hand fällt. Oder dass ich nicht die Kraft habe, zu schießen. Ach so. Dagegen, wenn Sie jetzt etwas unternehmen... Gut. Hören Sie. Wenn wir uns weiter gegenseitig nervös machen, werden Sie am Ende noch aus Versehen schießen. Ich schlage Ihnen einen Burgfrieden vor. Einen Burgfrieden? Um den Anfang zu machen, telefoniere ich mit dem Krankenhaus. Vielleicht rufen Sie von dort nicht sofort an und es geht inzwischen etwas besser. Gut, wenn Sie wollen. Haben Sie die Nummer? Nein. Das Telefonbuch ist dort im Schrank. Da. Stehen Sie auf und gehen Sie zum Fenster. Ich werde es Ihnen bringen. Aber Vorsicht. Bei der geringsten Bewegung... Ja, ja. Ich weiß. Das erste Buch. Gleich links. Da nehmen Sie es. Sagen Sie, was mir gerade einfällt, laufen Sie eigentlich immer mit einer Schusswaffe herum? Ich habe sie von zu Hause geholt, als ich aus dem Krankenhaus kam. Und woher haben Sie sie? Von meinem Vater. Er hatte mir beigebracht, wie man mit ihr umgeht. Er meinte, das könnte immer mal nützlich werden. Auf welcher Station? Wachstation. Hallo, Marienhospital? Bitte die Wachstation. Nein, eine Auskunft. Danke. Wissen Sie den Namen des Arztes? Nein. Wie praktisch. Hallo, ist da die Wachstation? Guten Abend, Schwester. Ich rufe an, um zu erfahren, wie es Madame Allard geht, die auf Ihrer Station liegen muss. Heute Abend zwischen 7 und 8 Uhr. Sie hat versucht, sich zu... Ja, ganz recht. Nein, ich bin ein Freund, aber Ihr Mann ist bei mir. Ja. Aha, gut. Ja, natürlich. Nein, nein, keine Änderung. Es ist meine Nummer. Ganz recht, ja. Sie sind sehr liebenswürdig. Ich verlasse mich auf Sie. Danke, Schwester. Sie können noch nichts sagen. In einer halben Stunde vielleicht. Ihre Frau liegt unter einem Sauerstoffzelt. Dann geht es ihr schlechter. Aber nein, das beweist doch nur, dass sie bestens versorgt wird, sonst nichts. Sie sind zu pessimistisch, Monsieur Allard. Damit machen Sie es sich nur noch schwerer. Es ist nicht leicht, ich weiß wohl, aber... Möchten Sie noch einen Whisky? Bitte. Wollen Sie nicht etwas trinken? Nein, danke. Sie erlauben? Ja, ja. Möchten Sie wirklich keinen? Nein. Hören Sie, Monsieur Allard. Setzen Sie sich. Was? Jetzt, wo Sie sich bedient haben, setzen Sie sich sofort wieder hin. Ich lasse mich nicht überrumpeln, ich warne Sie. Aber ich wollte doch nur... Setzen Sie sich dahin. So gut. Gut. Regen Sie sich nicht gleich auf. Komisch. Ihr Revolver sieht durchaus nicht nach einem Scherz aus. Sie scheinen absolut entschlossen zu sein und trotzdem, es fällt mir schwer. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich in einer halben oder einer ganzen Stunde tot sein könnte. Ich denke an Madeleine. Der Gedanke, dass sie nicht mehr lächeln könnte, nicht mehr da sein. Ich... Monsieur Allard. Ja? Glauben Sie wirklich, dass Sie fähig sind, zu schießen? Wenn Madeleine stirbt, ja. Ganz sicher. Ohne jeglichen Hass? Ich empfinde keinen Hass. Ich habe nie welchen empfunden. Wie erklären Sie dann Ihren Entschluss? Ich habe es Ihnen doch gesagt, es ist für mich etwas ganz Selbstverständliches. Wenn Madeleine stirbt, sterben Sie auch. Das ist alles. Finden Sie das nicht ein bisschen zu einfältig? Wir sind beide grundverschieden, Sie und ich. Ich pflege mich nicht zu analysieren, wissen Sie. Ich habe nie beobachtet, wie ich lebe, wie man so sagt. Sie erinnern mich an die Kinder, die Rächer der Gerechtigkeit spielen. Eine ganz geradlinige, unerbittliche Logik. Kein Pardon. Vielleicht ja. Ich weiß nicht. Eins möchte ich gern, Monsieur Allard. Ich will Sie durchaus nicht zu überreden suchen. Übrigens bin ich überzeugt, dass Madeleine durchkommen wird. Aber da wir nun mal hier sind und da wir warten müssen, möchte ich wenigstens versuchen zu begreifen. Was denn? Diesen Entschluss, der Ihnen vorkommt wie etwas Selbstverständliches, sagen Sie. Selbst wenn er nicht einer Überlegung entspringt, mit irgendetwas muss das doch wohl zusammenhängen. Haben Sie die Absicht, mich einer Psychoanalyse zu unterziehen? Nein, das ist ein sehr hochtrabendes Wort. Ich möchte begreifen, ich sage es Ihnen noch einmal. Sie sollten besser an sich selbst denken. Wenn Sie noch Verfügungen zu treffen haben, Briefe zu schreiben, wir müssen nicht unbedingt miteinander sprechen, wissen Sie. Also hören Sie, tut mir leid, aber da mache ich nicht mehr mit. Sie werden mich doch nicht in aller Ruhe draufgehen lassen. Tja, Verfügungen zu treffen... Warum nicht auch ein kleines Gebet, da wir schon mal dabei sind? Ruhig, wissen Sie, ich meinte das... Aus reiner Seelengüte schon recht. Ich verstehe Sie allmählich. Nur ich mache Sie darauf aufmerksam, meine Papiere sind in Ordnung, mein Testament ist seit langem geschrieben. Also, wenn Sie es kurz machen wollen, dann los und keine Hemmungen. Warum nervös werden? Im Augenblick und wenn Sie nicht gerade versuchen, mich zu entwaffnen, habe ich keinen Grund, Sie zu töten. Ich bin aber nicht dieser Meinung. Warum wollen Sie mich überhaupt töten? Weil ich der Liebhaber Ihrer Frau war? Gut, ich bin es gewesen, das ist unabänderlich. Also machen wir Schluss und hören Sie auf mit dem Geschwätz. Tun Sie nicht so, als verstünden Sie nicht. Darum geht es nicht. Das wissen Sie sehr gut. Ich werde Sie zur Rechenschaft ziehen, falls Madeleine stirbt. Das ist alles. Das sind Berufsrisiken. Berufsrisiken? Ich habe Ihre beiden Broschüren über die Frauen und die Liebe gelesen, Monsieur Royer. Sich ein Gewerbe daraus machen, die Frauen zu lieben, besser wissen zu wollen als andere, wie man sie glücklich macht, vortrefflich. Aber man muss auch Erfolg haben. Hier wie woanders. Schlappen müssen bezahlt werden. Ein bisschen teuer bei Ihnen. Ob ich es bin oder ein anderer, wissen Sie. Bei dem Leben, das Sie führen, ist es nicht erstaunlich, dass Sie unter den Kugeln eines Ehemannes enden. Ausgezeichnetes Argument für Ihre Anwälte. Ein paar Familienväter in der Jury und Sie können praktisch sicher sein, Bewährungsfrist zu bekommen. Nicht einmal als Opfer werden Sie eine schöne Rolle haben. Das ist wahr. Wenn einer nicht dazu bestimmt war, in der Haut eines Mörders zu enden, dann bin ich es. Nur immer weiter so. Mein Klient ist nur das Instrument der Vorsehung gewesen, meine Herren Geschworenen. Er hat nur einen gemeinen Verbrecher umgebracht, der 100-mal den Tod verdiente. Verführen und brillieren, wenn man das Äußere dazu hat. Das ist einfach. Figur, Geld, Prestige. Sie haben alles. Und obendrein noch Zeit. Ich? ich bin nur ein kleiner Biedermann, der hart arbeitet. Und ich habe nichts Verführerisches. Nichts. Hören Sie, Monsieur Allard. Oh, ich will damit keine Gegenbeschuldigungen vorbringen, möchte ich bemerken. Es ist nicht Ihre Schuld, wenn die Menschen sich in nichts gleich sind. Nur, trotzdem, mir den Rang abzulaufen, wenn man ein Mann ist wie Sie, darauf braucht man nicht so sehr stolz zu sein. Sie wissen doch, dass... Dass Sie mich nicht kannten, richtig. Und es ist auch nicht Ihre Schuld, wenn ich eine Frau geheiratet habe, die für mich zu schön war. Was ich Ihnen zum Vorwurf mache, ist, dass Sie nur ein großer Blender sind. Wie bitte? Was machen Sie eigentlich mit Ihren Vorteilen und Ihrem verführerischen Wesen? Sie denken nur an Ihr Vergnügen und die anderen sind Ihnen egal. Eine nicht sehr glückliche Frau anlocken, ihr Luxus vorführen, Behaglichkeit, ein gewisses Glück. Das ist leicht. Aber danach? Madeleine hat letzten Endes von Ihnen nur zwei Dinge gelernt. Besser zu erkennen, dass sie nicht glücklich ist. Und zu wissen, dass es ein Glück gibt, das nicht für sie bestimmt ist. Nein, wirklich. Darauf braucht man nicht stolz zu sein. Sie sind nicht so wehrlos, wie Sie es hinstellen wollen, Monsieur Allard. Ihre kleine Rede beweist es. Sie haben Qualitäten, die eine Frau zu schätzen weiß, glauben Sie mir. Oh ja, natürlich. Ich bin das tägliche Brot und Sie sind der Leckerbissen, nicht wahr? Der Vergleich ist sonderbar, aber es ist etwas dran. Und Sie können Ihrer Frau schwerlich vorwerfen. Ich habe Ihnen schon wiederholt gesagt, ich werfe meiner Frau nichts vor. Sie hätten ja nicht das Unmögliche vorspielen dürfen. Ich habe ihr nichts versprochen, niemals. Sie wusste sehr gut, dass es zwischen ihr und mir nur ein Abenteuer sein konnte. Ein Verhältnis von 2 Jahren ist kein Abenteuer. Und so brutal zu brechen, wie Sie es getan haben... Aber ich habe Wochen darauf verwendet, um zu versuchen, ihr... Das ist mir gleich. Lassen wir das. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Ich vergaß, entschuldigen Sie. Sie sind gekommen, um mir die Haut zu durchlöchern. Und ich darf es mir brav gefallen lassen, nicht wahr? Nun, es tut mir leid, aber ich habe genug gescherzt. Rühren Sie sich nicht. Sie werden nicht schießen. Monsieur Allard, nicht jetzt. So? Nein? Nun, dann versuchen Sie es. Machen Sie einen Schritt weiter. Los! Sie sind wahnsinnig, Allard. Sie sind völlig wahnsinnig. Auf jeden Fall sind Sie gerade noch davongekommen. Wenn der Revolverabzug ein wenig leichter nachgegeben hätte... Dafür werden Sie mir büßen. Ich schwöre Ihnen, dass Sie mir dafür büßen werden. Gehen Sie erst einmal wieder zurück und setzen Sie sich hin. Hätte ich Sie jetzt erschossen und Madeleine wird gerettet, hätten wir schön dagestanden. Reden Sie nur. Sie wären ja nicht einmal fähig... Aber sagen Sie mal, da fällt mir ein. Was hätten Sie getan? Was werden Sie tun, wenn Sie mich umgebracht haben? Dann stelle ich mich der Polizei. Warum? Und das Begräbnis? Das Begräbnis? Wenn Ihre Frau tot ist und Sie verhaftet sind, wer wird sich darum kümmern, dass sie würdig unter die Erde kommt? Seien Sie still. Ich will Madeleine nicht wiedersehen. Und ich will nicht einmal daran denken. Gestern Abend, als sie wieder geweint hatte und ich sie tröstete, so gut ich konnte, hat sie sich bei mir bedankt und mich zart geküsst. Die eine Erinnerung will ich behalten. Die an ihre warmen Lippen auf meiner Wange. Beisetzung, Blumen, Förmlichkeiten. Darum wird sich schon irgendwer kümmern. Sicher, Sie sind... Nein, nein, lassen Sie. Ich werde reingehen. Das muss das Krankenhaus sein diesmal. Ja, bitte. Monsieur Rouillet. Ja, ja, bleiben Sie am Apparat einen Augenblick. Gehen Sie ran, es ist für Sie. Hallo? Ja, ich bin es. Wer ist da? Oh, entschuldigen Sie. Ja, guten Abend, mein Lieber. Wie geht es Ihnen? Oh, gut, danke. Ja, das ist nett von Ihnen. Ja, ja, ich habe großes Glück gehabt. Die Besetzung ist wirklich ausgezeichnet. Tatsächlich. Ja, ja, durchaus. Wie? In der nächsten Woche? Hören Sie, ja, gerne, aber ich kann im Augenblick schwer den Tag festlegen. Kann ich Sie wieder anrufen, morgen zum Beispiel? Gegen Mittag? Gut, ganz recht. Selbstredend, ich rufe Sie ganz bestimmt an. Ja, danke. Meine Empfehlung an Ihre Frau Gemahlin. Ja, auf Wiedersehen. Komplimente über Ihr Stück. Ja. Es ist ein gutes Stück, das stimmt. Haben Sie es denn gesehen? Mit Madeleine, ja. Hat sie es Ihnen nicht erzählt? Nein. Sie hat es natürlich schon gesehen, aber diesmal hatte sie die Plätze bezahlt. Sie hat wohl befürchtet, dass Freikarten meinen Verdacht erregen könnten. Fühlten Sie sich nicht so sehr schockiert? Durch Ihr Stück? Nein, warum? Das Ganze spielt in einer Welt, die so anders ist als die Ihre. Was mich betrifft, erwarte ich gerade das auf dem Theater. Eine Geschichte, die in einem Ministerium spielen würde, mit Personen, die mir ähnlich sind, würde ich durchaus nicht mögen. Aha, so. Die Hauptperson. Wie hieß sie doch gleich? Rüdel. Ja, richtig, Rüdel. Das sind ein wenig Sie, nicht wahr? Ja. Und nein. Das ist die ewige Frage der Autoren und ihrer Figuren. Ein wenig stecken sie in allen. Aber niemals ganz. Und die Frauen? Die Frauen? Wie stellen Sie es an, um weibliche Gefühle so gut auszudrücken? Bei gewissen Menschen halten sich die männlich-weiblichen Wesenszüge fast die Waage. Die Biologen behaupten, dass in jedem Mann eine Frau steckt. Und umgekehrt. Das muss ich irgendwo gelesen haben, stimmt. Sagen Sie, lesen Sie viel? Ich habe immer gern gelesen, ja. Weil ich schlecht schlafe vielleicht. Mhm. Wie spät ist es? 10:50. Bald 2 Stunden jetzt. Nach Meinung des Arztes... Oh, das muss man nicht wörtlich nehmen, wissen Sie. Er hat Ihnen vermutlich gesagt, 2 Stunden, aber er hätte Ihnen ebenso gut 3 oder 4 sagen können. Hoffen wir es. Hören Sie, Monsieur Royer? Ja? Da ich ziemlich pessimistisch bin, habe ich immer nur das Schlimmste angenommen. Was würde geschehen Ihrer Meinung nach, wenn Madeleine gerettet wird? Ich denke, sie wird Sie nötig haben. Mich? Wirklich? Sie liebt Sie sehr, glauben Sie mir. Sie sollten, ich weiß nicht, vielleicht Urlaub machen. Sollten versuchen, mit ihr ein wenig wegzufahren. Der größte Feind ist die Langeweile. Die Einsamkeit. Es kann immer nur eine provisorische Lösung sein. Man muss ja doch zurückkommen. Die Hauptsache ist, sie zunächst einmal zu zerstreuen, ihr wieder Lust am Leben zu verschaffen. Und dann, ich weiß nicht, Sie haben genügend Platz in Ihrer Wohnung, nehme ich an. Leider ja. Warum leider? Wir hätten Kinder haben sollen. Aber das ist unmöglich. Die Spezialisten, die wir aufgesucht haben, erklären eindeutig, Madeleine wird nie welche haben können. Adoptieren Sie eins. Daran haben wir gedacht, aber das ist nicht einfach. Der Instanzenweg ist schrecklich lang. Scheint so, ja. Und Sie, Monsieur Royer, werden Sie sie wiedersehen? Das wäre nicht wünschenswert, glaube ich. Nicht gleich jedenfalls. Selbst nicht, wenn sie sie darum bitten würde? Das ist wenig wahrscheinlich, aber wie dem auch sei, es wäre schwierig. Später, vielleicht, wenn es ihr besser geht. Aber gerade jetzt wird sie Hilfe brauchen. Gewiss, aber haben Sie nicht Freunde oder jemanden aus Ihrer Verwandtschaft, der mit bei Ihnen wohnen könnte? Nein, die Leute arbeiten, wissen Sie, und Sie haben alle Ihre eigenen Probleme. Ja, natürlich. Es ist einfach nicht zu glauben, wie sehr es Ihnen an Zeit zu mangeln pflegt. Je mehr die Technik Ihnen verschafft, desto weniger haben Sie. Ja. Ich denke gerade daran, wie sie da auf ihrem Bett lag, nachdem sie das Gift geschluckt hatte. Diese Verlassenheit, Das ist eine unerträgliche Vorstellung. Die Psychiater behaupten, dass man sich sehr darüber täuscht. Sie sagen, die Verzweifelten, die zu Schlafmitteln, zu Barbituraten greifen, führen den Tod nicht bewusst herbei. Noch wünschen sie ihn wirklich. Sie wollen nur fliehen, schlafen, nicht mehr denken. Was wissen die Psychiater schon? Theorien aufstellen ist leicht. Immerhin. Vergessen Sie nicht, dass die Selbstmordversuche glücklicherweise in den allermeisten Fällen misslingen. Andererseits ist, entgegen der allgemeinen Annahme. Der Prozentsatz derer, die rückfällig werden, ziemlich gering. Seltsam. Für einen Mann, der vielleicht bald sterben wird, finde ich, sprechen Sie recht ruhig über den Tod. Oh nein, ich bitte Sie, ja? Fangen Sie nicht wieder damit an. Haben Sie Angst? Nein, aber ich bin es leid. Begreiflich, sich seinen eigenen Tod vorzustellen, das ist weniger leicht, als im Allgemeinen darüber zu sprechen. Mag sein. Ebenso leicht, wie es leichter ist, andere zu beschuldigen und sie für verantwortlich zu erklären. Was wollen Sie damit sagen? Entsinnen Sie sich mal ein bisschen an das, was Sie mir selbst gesagt haben. Vorhin. Madeleine war zu schön für mich. Ich hätte mich damit bescheiden sollen, ihr zu helfen, mir ein Freund zu sein. Na und? Und nun denke ich an Ihre Verantwortung. Es ist allerliebst, Madeleine zu verehren, vor ihr auf den Knien zu liegen. Aber was kommt dabei heraus? Wenn Sie es wenigstens verstanden hätten, Sie glücklich zu machen. Versuchen Sie nicht, mich irrezuführen. Sie vergeuden Ihre Zeit. In Wahrheit haben Sie nämlich Angst. Glauben Sie, es ist leicht, ruhig abzuwarten, bis man über den Haufen geschossen wird? Seit über einer halben Stunde richten Sie jetzt Ihre Artillerie auf mich. Ich habe es satt, habe ich Ihnen gesagt. Bis dahin. Rühren Sie sich nicht. Ihr süßliches Getue, Ihr beständiges Gewinsel und Ihre wundervolle Liebe, all das geht mir über die Hutschnur. Und ich werde Ihnen einen guten Rat geben. Wenn Sie schießen wollen, dann müssen Sie es jetzt tun. Sofort! Noch einen Schritt und ich schieße. Ich warne Sie. Na, dann schießen Sie doch schon. Aber Schluss mit den Fisimatenten und hören Sie auf, sich für einen Helden zu halten. Sie erledigen den Liebhaber Ihrer Frauen weiter nichts. Wie der erste, beste, eifersüchtige Ehemann. Das ist falsch. Ein armseliger, schäbiger Tropf, genau das sind Sie. Hätte Madeleine nicht das Pech gehabt, Ihnen zu begegnen, wäre sie... Nein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich werde abnehmen. Hallo? Ja, ich selbst. Ja, ich erkenne Ihre Stimme wieder. Guten Abend, Schwester. Der Doktor. Aha. Ja? Ja, danke, ich warte. Es ist die Schwester, sie will mich... Nein! Halt! Oh, warum? Warum, mein Gott? Hallo? Ja, ja? Ich bin da, ich... Guten Abend, Herr Doktor. Mut! Ohne nochmal zum Bewusstsein zu kommen. Ja? Ja, ich verstehe. Nein, nein, ich. Nein, schon gut. Ist mir lieber. Alles in bester Ordnung jetzt. Nein, nein, ich meine, ich... Ich war ein wenig darauf gefasst, nicht wahr? Ja, ja. Natürlich. Wie? Oh, nein, ich... Ich glaube nicht, dass ich kommen kann, nein. Nein, darum geht es nicht, ich. Morgen vielleicht, ja. Ich danke Ihnen. Guten Abend, Herr Doktor. Ach, einen Augenblick. Sind Sie noch da? Können Sie mir sagen, auf welcher Nummer ich die Polizei erreichen könnte? Auf 17. Aha, gut. Ich danke Ihnen. Nein, nein, es ist nichts weiter. Ich, Guten Abend, Herr Doktor. Von Charles Maître brachten wir das Hörspiel »Ein schüchterner Besucher« aus dem französischen Übertragen von Maria Frey. Die Personen und ihre Darsteller waren Marc Royer, Schriftsteller, Peter Urey, Georges Allard, Beamter, Kurt Radek, Solange, Freundin von Royer, Lotte Marquardt. Tontechnik und Schnitt Ingenieur Franz Neubauer. Regie Kurt Josef Schildknecht.